Hören Teil 4. Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit Dr. Gustav Lange und Frau Renate Hölderlin über das Thema glückliche Scheidungskinder. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um glückliche Scheidungskinder. Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Herrn Dr. Gustav Lange, Autor des Buches Glückliche Scheidungskinder, und Renate Hölderlin. Ihre Eltern hatten sich vor 14 Jahren getrennt. Heute ist sie selber Mutter von einem Kind und möchte über die Schicksalsjahre ihrer Kindheit sprechen. Zunächst aber einmal zu Ihnen, Herr Lange. Sie haben das Buch Glückliche Scheidungskinder geschrieben und sorgten mit diesem kontroversen Titel für Aufsehen. Ja, das ist richtig. Aber der Titel des Buches bezieht sich auf diejenigen Kinder, die nach der Scheidung ihrer Eltern trotzdem sehr glücklich waren und auch selber ein schönes, ja sorgloses Leben geführt haben. Hatten Sie das denn, Frau Hölderlin? Nein, auf keinen Fall. Ich hatte nach der Scheidung meiner Eltern sehr viele Schwierigkeiten, damit klar zu werden, warum es überhaupt dazu kam. Ich wusste nie, warum die sich scheiden ließen. Meine Eltern haben sich nach der Scheidung nie wieder gesehen, habe aber sehr oft am Telefon gestritten. Meine Mutter behielt das Sorgerecht für mich und so durfte ich bzw. konnte ich meinen Vater nur an bestimmten Wochenenden sehen. Jedes Mal nervte der eine den anderen, deswegen kann ich meine Meinung nicht mit der von Herrn Lang teilen. Sie sprechen ein Thema an, das die schlimmste Form einer Scheidung sein kann. Ich habe nie behauptet, dass es keine solchen Fälle gibt. Leider sind solche Fälle die Regel. Die Ausnahme sind die Kinder, die in meinem Buch beschrieben sind. Solche Probleme entstehen meistens, wenn finanzielle oder gar soziale Schwierigkeiten das Sicherheitsgefühl der Elternteile beeinträchtigen. Sie meinen also, dass ein Mann oder eine Frau aufgrund der finanziellen Not, in der er oder sie nach der Scheidung steckt, nicht in der Lage ist, sich über Wasser zu halten und deshalb wird dem anderen Partner die Schuld in die Schuhe geschoben? Manche Paare sind sich aber auch unsicher, wissen nicht, wie es weitergehen soll, nicht fähig vielleicht erneut ihr Leben von Neuem zu beginnen. Ja, das ist richtig. Aber meistens ist es die Unsicherheit der finanziellen Not. Mütter und Väter zeigen ihre ganze Wut und Aggression vor den Kindern. Die Kinder leiden unter den negativen Folgen der Scheidung ohnehin schon genug und können die Situation nicht meistern. Es ist den Eltern aber nicht klar, welche psychischen Schäden sie damit anrichten. Meistens ist es aber doch die finanzielle Unsicherheit. Ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. In meinem Fall war die Beziehung schon vor der Scheidung 3 Jahre lang kaputt. Meine Mutter nervte es ständig, dass mein Vater nie zu Hause war, in der Kneipe saß oder sich im Verein mit Freunden traf. Ich persönlich habe meinen Vater nie so oft zu Gesicht bekommen. An dem Wochenende wollte ich ihn dann sehen, aber er schickte mich weg. Ja, oft sind es leider die Väter, die nicht wissen, was sie mit ihrem Kind anfangen sollen. Und in vielen Fällen war die Beziehung auch vor der Scheidung nicht gut. Das liegt aber oft daran, dass der Mann in gewisser Weise an dem Familienleben nicht richtig teilnahm, weil die Beziehung nie so richtig gewollt war. Oder vor allem, wenn die Mutter und Hausfrau nur den Hausangelegenheiten nachging und nie etwas mit der ganzen Familie zusammen machte, zum Beispiel einen gemeinsamen Ausflug oder mit ihrem Mann mal ins Theater oder ins Restaurant. Vernachlässigung des eigenen Mannes und volle Konzentration auf den Haushalt kann also unter Umständen den Mann dazu zwingen, das Haus zu verlassen. Frau Hölderlin, mit Verlaub, würden Sie nach so vielen Jahren nüchtern betrachtend sagen, dass so etwas eventuell auch in Ihrem Haus der Auslöser war? Nun ja, zu Hause kann es unter Umständen immer solche Probleme geben. Vielleicht wäre das auch ein Grund, die Familie zu verlassen. Ich habe meinen Vater nie fragen können. Immer sprach er schlecht über meine Mutter. Das tat mir immer weh und meiner Mutter natürlich auch. Da sehen Sie an einem Beispiel, dass es nicht immer leicht ist, die Ursachen einer Scheidung zu ergründen. Nur wenn sie wissen, warum sie sich scheiden lassen wollen, oder noch besser, wenn sie sich abgesprochen haben, kann die Trennung für beide Elternteile einfacher sein. Manchmal kann eine Aussprache auch einer eventuellen Scheidung vorbeugen. Es sollte Ihrer Meinung nach eine ausführliche Diskussion stattfinden? Ja, auf jeden Fall ist das einfacher und die Kinder machen sich keine Vorwürfe. Ich bin entschieden für eine Aussprache, solange sie in vernünftiger Form ausgetragen werden kann. Und das hilft den Kindern für das Leben nach der Scheidung. Über die Erfahrungen solcher Kinder habe ich mein Buch geschrieben. Und das sind Gott sei Dank recht viele. Was ist denn Ihre Kernaussage? Es hat sich gezeigt, dass eine Scheidung die Kinder nicht automatisch unglücklich macht. Familie bedeutet doch nicht automatisch eine glückliche Kindheit. Es gibt genug Kinder, die nach der Scheidung ihrer Eltern genauso glücklich aufwachsen wie die anderen. Gott sei Dank, muss ich sagen. Denn heute sind etwa ein Sechstel aller Kinder Scheidungskinder. Nur Politiker tun immer so, als ob es in der Gesellschaft nur lauter perfekte Familien geben würde. Nun ja, man darf nicht alles verallgemeinern, aber die Mehrheit der Kinder ist schon davon betroffen und es geht ihnen nicht gut. Eine kleine Gruppe kann vielleicht damit leben und sogar noch besser zurechtkommen. Und sicher, ich gebe zu, dass es auch Menschen gibt, die auch nach der Scheidung glücklich sind, aber das sind eben Einzelfälle. Vielleicht hängt es auch von dem Menschen ab, wie er persönlich damit umgeht. Der eine erlebt die Scheidung als einen Schicksalsschlag und ruiniert sein Leben. Der andere dagegen ist gewappnet und lässt es nicht zu, seine innere Ruhe durch eine Scheidung, für die er nichts kann, zu zerstören. So ist es. Frau Hölderlin, Herr Lange, ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie beide Ihre Meinung zum Thema geäußert haben. Liebe Zuschauer, die Zeit ist leider schon wieder um. Falls Sie Informationen zur Sendung brauchen, dann schauen Sie auf unserer Webseite.